Abschnitt 17 aus Der Lärm von Theodor Lessing. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Fünftes Kapitel: Rechtsschutz wider den Lärm, Teil 1. Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. Schiller. Erstens. Die Störung durch Lärm und Geräusch gehört zu einer Gruppe von Delikten, der die Jurisdiktion schlechterdings nicht beikommen kann. Ich möchte sie hygienische Delikte nennen. Ich meine damit vielerlei Schädigungen des Mitmenschen, ja sogar viele Arten verfeinerten Mordes, die sich bisher weder in die Paragraphen des Strafrechtes noch des Zivilrechtes einfangen ließen, obwohl sie gerade den schlimmsten Eingriff in die persönliche Rechtssphäre darstellen. Die sogenannte Lex Heinze, die neuerdings Bestrafung dessen fordert, der eine gonorrhoische oder luetische Infektion wissentlich auf andere überträgt, ist nur eine von sehr vielen Forderungen, die auf ein noch fast unbebautes, braches Gebiet der Rechtspflege hinweisen. Wie können wir etwa den Physiker verantwortlich machen, der auf das Straßenpflaster speit, wie einen Friseur, der mit unreinen Händen die Bartflechte überträgt, einen Straßenhändler, der vor den Fenstern eines Krankenhauses Lärm vollführt? Wenn in allen diesen Fällen eine Anklage und Bestrafung schwer ist, so ist sie noch weit schwieriger in den zahllosen Fällen, wo Vertrauen, Liebe, Schwäche oder Gläubigkeit zur Bereicherung oder auch nur zu Machtgefühlen ausgenutzt werden. Das tut der Arzt, der voll naiven Selbstvertrauens in experimentierender Ahnungslosigkeit ein Menschenleben schädigt oder vernichtet. Das tut jede Frau, die aus der Liebe oder Güte eines Mannes irgendwelchen Nutzen zieht, ohne Gegentreue zu geben. Das tut ein Lehrer, der die Urteilslosigkeit eines vertrauenden Kindes missbraucht, um ihm feste Vorurteile und schädigende Fanatismen einzupflanzen. Alles dieses sind ethische, aber nicht juridische, sind moralische, aber nicht legalisierte Delikte. Wo sie aufgrund des Strafgesetzes und der Staatsräson gefasst werden sollen, da steht nur ein einziger Paragraph zur Verfügung, unter den man alles bringt, was man sonst nicht definieren und bezeichnen kann. Der Paragraph wider den groben Unfug. Grober Unfug kann schließlich alles sein. Der Lärm eines Hundes so gut wie Unreinlichkeit, Ungebühr und Taktlosigkeit sowohl wie eine Theaterkritik, Straßenaufläufe, Exzesse ebenso wohl wie publizistische Broschüren. Hier ist dem subjektiven Geschmack und Takt der Richter ein weiter Spielraum gegeben. Will man aber eine Klage gegen Lärm und störendes Geräusch nicht aufgrund dieses groben Unfugparagraphen erheben, so bleibt nur die Möglichkeit, aufgrund des bürgerlichen Gesetzbuches die Paragraphen zum Schutze des Eigentums oder auch die Paragraphen des Verwaltungsgesetzes, die einen Damm gegen Emissionen bilden, heranzuziehen. Dieses ist denn auch in der Tat der übliche Weg der Lärmklage. Sie wird nur in sehr seltenen Fällen aufgrund des Strafgesetzes angestrengt. Aber es hätte schließlich ebenso viel Sinn, bei Schädigung von Gesundheit und Arbeitskraft auf grobe Körperverletzung oder Realinjurie zu klagen, als Belästigungen durch Geräusch als Emission des Eigentums auszudeuten und ins Sachrecht hineinzuschieben. Ich meine, dass sich die Abwehrklage gegen den Lärm in die bestehenden Paragraphen nur gequält eingliedert und dass sich künftig nicht vermeiden lässt, sie einem besonderen hygienischen Paragraphen einzuverleiben, als eine der Spezifikationen, die aus dem vergänglichen Unfugparagraphen hervorgehen werden. Zweitens. Ein gewisser Schutz gegen Lärm scheint zunächst in dem bekannten Paragraphen 360 Ziffer 11 des Strafgesetzbuches für das Deutsche Reich und in der gleichartigen Vorschrift des Paragraphen 340 Ziffer 9 des preußischen Strafgesetzbuches gegeben zu sein. An diesen Stellen nämlich wird derjenige, welcher ruhestörenden Lärm oder groben Unfug verübt, mit einer Geldstrafe bis zu 150 Mark bedroht. Es erhält aber ohne weiteres, dass dieses Strafmaß, das auch dem schlimmsten, boshaftesten Unfug gegenüber die Höhe von 150 Mark Geldbuße nicht überschreiten kann, viel zu gering ist, um einen wirksamen Rechtsschutz zu schaffen. Das erweisen die vielen infamen, witzlosen Streiche, die fortwährend von Leuten aus der sogenannten gebildeten Gesellschaft rein aus Zerstörerlaune und eitel Willkür verübt werden, wie etwa falsche Alarmierung der Feuerwehren und Unfallstationen, Durchschneiden von Läutewerken oder Telegraphendrähten, Abgeben falscher Notsignale in der Eisenbahn und dergleichen mehr. Alles das in dem nie getäuschten Vertrauen, dass der Scherz nicht mehr als höchstens 150 Mark kosten wird. Hierzu kommt, dass Lärmen und Randalieren nur dann straffällig ist, wenn es ein öffentliches, von mehreren Zeugen bestätigtes Ärgernis gegeben hat, während die Ruhe des Einzelnen, ja auch der Frieden eines ganzen Hauses, überhaupt nicht strafrechtlich geschützt wird. Aber auch in zahllosen Fällen, wo der Lärm eine öffentliche Kalamität geworden ist, steht der Rechtsschutz des verworren unklaren Paragraphen 360-11, welcher Lärm und Unfug zusammenschweißt, nur auf dem Papier. Wie grob, schwankend und willkürlich die Anwendung dieses jämmerlichen Übertretungsparagraphen ist, zeigen aufs Deutlichste einige Erläuterungen des Olshausenschen Kommentares. Fußnote: Vergleiche Band 2, Seite 1398 folgende, Teil 2, Abschnitt 29 zu Paragraph 360 Nummer 11. Ich konnte leider nur nach der dritten statt der sehr erweiterten siebten Auflage zitieren. Ende Fußnote. Die Möglichkeit der Klage ist nach diesen Erläuterungen an eine Unsumme einschränkender, dehnbarer Begriffsbestimmungen gebunden. Es muss erstens festgestellt werden, ob der Lärm ruhestörend ist, das heißt, ob auch vorsätzliche Verletzung oder Gefährdung der öffentlichen Ordnung vorliegt und nicht etwa nur Fahrlässigkeit und Polizeidelikt. Derselbe Nachweis ist nach der Entscheidung des preußischen Obertribunals auch für das Geltendmachen von § 340-9 des preußischen Strafgesetzbuches erforderlich. Leider aber streiten sich nun die Strafrechtslehrer auch um die Frage, ob eine tatsächliche Störung des Publikums durch den Lärm erfolgt sein müsse oder ob eine gegen die öffentliche Ordnung gerichtete Handlung, die vermöge ihrer Natur geeignet ist, das Publikum zu belästigen oder zu stören, schon unter Strafantrag gestellt werden kann. Liegt aber kein tatsächlich allgemein anerkanntes, sondern nur mögliches Ärgernis vor, so hängt es nur von den Richtern ab, ob sie eben dasselbe als Belästigung anerkennen, was für mich und andere belästigend zu sein scheint. Zweitens muss auch festgestellt werden, dass der Lärm vorsätzlich verübt wurde. Wo zum Beispiel eine bloß fahrlässige Unterlassung vorliegt, etwa die, dass jemand seinen Hahn nicht am Krähen hindert oder seinen Hund nicht vom Bellen abhält, da ist keine Klage aufgrund des Strafgesetzes möglich. Sie wäre nur möglich, wenn mein Gegner seinen Hahn absichtlich krähen lässt oder seinen Hund zum Bellen animiert. Dies kann ich ihm aber natürlich niemals nachweisen. Drittens muss die Erregung des Lärms ungebührlichermaßen erfolgen. Ungebührlichermaßen ist aber nicht gleichbedeutend mit unbefugt. sondern es bezeichnet die unnötig belästigende Überschreitung einer zustehenden Befugnis. Was nun aber befugt oder unbefugt, gebührlich oder ungebührlich, nötig oder unnötig ist, das soll wiederum von Fall zu Fall das Gericht entscheiden. So wurde in Berlin nach dem preußischen Allgemeinen Landrecht Teil 1, Titel 8, Paragraph 27 ein Mann bestraft, der eine Maschine aufgestellt hatte mit der Absicht, seine Nachbarn zu schikanieren. Fußnote: Heute würde vermutlich, da Paragraph 27 Landrecht seit 1900 nicht mehr gilt, der berühmte Schikane-Paragraph 226 Bürgerliches Gesetzbuch herangezogen werden. Dazu Schadenersatz nach 823, 826. Ende Fußnote. Ebenso konnte ein Gastwirt, der aufgrund der Gewerbeordnung § 27 nächtliche Tanzmusik veranstaltete, gestraft werden, weil er diese Befugnis bewusst missbrauchte. Es muss nun aber viertens auch die ruhestörende Handlung als vorsätzlich nachgewiesen werden. Auch hierbei wird jedoch von den Strafrechtlern darüber gestritten, ob es genügt zu zeigen, dass der Täter sich bewusst ist, durch seine Handlungen andere Leute zu stören, oder ob diese Störung gewollt und eben als Störung gewollt sein muss. Es besteht mit anderen Worten die Frage, ob der Lärm als culpa oder als dolus strafbar sei. Einige Autoritäten halten es für genügend, dass der Erfolg dem Täter zur Fahrlässigkeit zugerechnet werden könne. Andere dagegen halten dafür, dass neben dem Bewusstsein der vorliegenden Ungebühr auch ausdrücklich eine Vorsätzlichkeit nachgewiesen werden muss. Die Begriffswelt dieser ganzen juristischen Streitigkeiten ist vollkommen typisch für die kindische, dilettantische Psychologie und primitive Rechtsphilosophie, aufgrund derer heute eben noch Recht gesprochen wird. Endlich ist man auch darüber nicht einig, ob wiederholtes Lärmen als eine oder als eine Mehrheit von Handlungen abzuurteilen sei. Vor allem hängt ein wahrer Rattenschwanz von Streitigkeiten der Autoritäten an dem Begriffe grober Unfug. Wo beginnt und endet die Grobheit? Was ist Unfug? Was polizeiliche Ungebühr? Wenn ein Fabrikarbeiter nachts Laternen demoliert, dann ist es öffentlicher Unfug. Wenn es ein Bonner Borusse tut, dann wird er in Ungebühr genommen. Eine Reihe juristischer Kapazitäten betonen, dass der Zweck von Ziffer 11 nicht darin gesucht werden dürfe, dass sie überall Aushilfe gewährt, wo eine mit der öffentlichen Ordnung nicht verträgliche Erscheinung in irgendeinen Kausalzusammenhang mit menschlicher Tätigkeit gebracht werden kann, ohne dass ein spezieller Tatbestand einer strafbaren Handlung sich konstruieren lässt. Dies würde ja dem Grundsatz widersprechen, wo kein Gesetz vorliegt, da gibt es kein Vergehen. Wir ersehen aus all diesem, dass das Zusammenwerfen des Lärms mit dem groben Unfug in derselben Paragraphennummer, die ursprünglich nichts als die öffentliche Ruhestörung treffen sollte, zu dem widerwärtigsten Kuddelmuddel geführt hat. Alle Handbücher des Strafrechts sind angefüllt mit Erörterungen über das Wesen des groben Unfugs. Einer besonderen Popularität erfreut sich dabei die Frage, ob es auch einen Unfug durch die Presse gäbe. Denn auch das straffällige Pressedelikt fällt, sehr bezeichnend, unter dieselbe Ziffer, die den Lärm mit 150 Mark Geldbuße bedroht. Ein Teil der Strafrechtslehrer verneint schlechtweg, dass es anderen groben Unfug gäbe als durch physisch lästig fallende Handlungen. Fußnote, zum Beispiel Bar, Frank, List, H. Meyer. Ende Fußnote. Gleichwohl ergehen notgedrungen tagtäglich Verurteilungen aufgrund des Paragraphen 360 11, zum Beispiel gegen Verbreiter falscher Gerüchte, schwindelhafter Inserate, mystifizierender Alarme. Und ich wüsste in der Tat nicht, wie man diese Leute fassen will. List insbesondere hat den groben Unfugparagraphen so eng ausgelegt, dass nur Handlungen darunter fallen, die direkt und unmittelbar physisch die Sinne, das heißt Geruch, Gehör oder Gefühl, Klammer auf, sick, Klammer zu, verletzen. Damit bietet der Paragraph denn überhaupt keine Handhabe, etwa auch Pressschwindler, Pressverbrecher, Mystifikatoren belangen zu können. Dass dies aber praktisch nötig ist, wird kein Gerechtdenkender bezweifeln. Auch die ganz willkürliche Bestimmung, ob Unfug oder Lärm fahrlässig oder aber vorsätzlich sei, hat sich in der Praxis noch nie durchführen lassen. Bei einer Verhandlung vor einem sächsischen Gericht wurde entschieden, dass ein Bursche, der auf der Straße mit einem Kri-Kri Lärm vollführte, nicht strafbar sei. Es lasse sich kein eventueller Dolus erweisen, man müsse vielmehr annehmen, dass der Bursche an die Wirkung des Lärms nicht gedacht habe. Dagegen entschied ein bayerischer Gerichtshof aufgrund ganz derselben Ziffer, dass ein Mann bestraft wurde, der seinen Hund auf dem Spaziergang nicht an die Leine nahm, denn ein Dolus Eventualis liege vor, weil der Mann ja wissen musste, dass der Hund den Verkehr stören werde. Ceterum censeo, Paragraph 360-11 ist willkürlich, unbestimmt, praktisch unbrauchbar. Mit den Begriffen grober Unfug und Dolus Eventualis verleitet er zu traurigstem Unrecht. Gegen Lärm aber bietet er überhaupt keine Handhabe oder nur eine so schwache, dass ich jeden warne, aufgrund des Strafgesetzes zu klagen. Ende von Abschnitt 17. Gelesen von Klaus Missfeld.